Oh, dass mein Herz ein Altar wär, voll Räucherwerk des Gebets. Oh, dass ich Dank und Preis und Ehr dem Lamm darbrächte steht. Oh, dass ich Dank und Preis und Ehr dem Lamm darbrächte steht. Wüsste ich von diesem Lahmen nichts, so wär's um mich geschehen. Und ach, am Tage des Gerichts müsst ich zur Linken stehen. Und ach, am Tage des Gerichts müsst ich zur Linken stehen. Gottlob, er hat auch mich erkauft, Halleluja auch mich. In seinen Tod bin ich getauft, ich armes Würmlein ich. In seinen Tod bin ich getauft, ich armes Würmlein ich. Wo sind die Sünden, Schulden all im Meer des Bluts ertränkt? Ich weiß, dass Gott von ihrer Zahl nicht einer mehr gedenkt. Ich weiß, dass Gott von ihrer Zahl nicht einer mehr gedenkt. Mein Herz frohlockt, es jauchzt mein Mund, mir ist so wohl zumut. Und fragst du nach der Freude Grund, es ist des Lammes Blut. Und fragst du nach der Freude Grund, es ist des Lammes Blut.